Bitte schön. Guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Bevor wir anfangen, mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihren persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Ja, klar. Okay, erstmal, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Dr. Jürgen Lausin. Lausen. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Jürgen, J-Ü, also U Umlaut, R-G-E-N. Okay. Und Nachname? der Familienname ist Lausin, L-A-U-S-I-E-N. S-I-I-N. Okay. Herr Dr. Lausin, wie alt sind Sie? Ich bin 79 Jahre alt. Und verraten Sie mir bitte Ihr Geburtstag. Ja, das ist der 13. Februar 43. 43. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter. Und 76. Und wie viel wiegen Sie? Ah, 84 Kilo wiege ich. 84. Okay, Herr Dr. Lausen, sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet schon lange. Haben Sie Kinder? Ich habe drei erwachsene Kinder, ja. Okay, was machen Sie beruflich? Glaube ich, sind Sie schon Rentner? Ja, ich Was? bin Pensionär. Ich war Okay. Hochschullehrer. Ich habe Mathematik gelehrt. Herr Dr. Lausen, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerde haben Sie gerade? Ja, mein Hausarzt hat mich zu Ihnen geschickt. Und zwar ist mir das aufgefallen, dass ich meinen obersten Hemdknopf gar nicht mehr richtig zubekomme. Und dann habe ich mal so nachgefühlt und dann habe ich gemerkt, dass das hier so geschwollen ist am Hals und dass das wirklich schmerzhaft ist auch. Und dann bin ich da mal zum Arzt gegangen, als das nach ein paar Wochen nicht besser wurde. Erst dachte ich habe vielleicht ein bisschen Erkältung oder so ein Infekt und dass ich ein bisschen geschwollene Lymphknoten habe. Aber als das dann überhaupt nicht wegging, bin ich dann doch mal zum Arzt gegangen und der hat mich dann halt zu Ihnen geschickt, ja. Seit wann genau haben Sie diese geschwollene Lymphknoten? Ja, das ist, denke ich mal, bestimmt schon 6 bis 8 Wochen. Erst habe ich gedacht, das geht von alleine wieder weg, ne? Was hat Ihr Hausarzt Ihnen gesagt und welche Medikamente haben Sie bei Ihnen gegeben? Also bisher hat er mir wegen dieser Sache noch nichts gegeben, sondern hat mich zu Ihnen geschickt, ne? Okay. Okay, klar. Okay, haben Sie Schluckbeschwerde? Nicht so richtig doll, nee, eigentlich nicht. Okay, Sie können die feste Nahrung und oder Flüssigkeit trinken und essen Ja, ohne. das macht nichts, ja. Aber ich habe nicht so richtig Appetit zurzeit. Ich fühle mich nicht gut und bin ein bisschen schlapp und habe auch nicht so richtig Appetit. Ich verstehe. Seit wann? Das auch seit 6. Nee, das 8 ist noch nicht so Wochen? lange. Das ist jetzt vielleicht so 2, 3 Wochen. 2, 3 Wochen. Okay. Haben Sie bemerkt, ob Sie in der letzten Zeit Gewicht verloren haben? Ja, tatsächlich habe ich ordentlich abgenommen, ja. Ich habe 5 Kilo abgenommen in den letzten 3, 4 Wochen. Und was mir auch zu schaffen macht, ich schlafe nachts so schlecht, weil ich so schwitze. Ich muss manchmal nachts zwischendurch meinen Schlafanzug ausziehen und dann muss ich mir was Neues anziehen. Verstehe. Haben Sie Fieber? Ich habe jetzt gemessen. Neulich hatte ich mal 38. Oh, ich muss mein Telefon ausmachen. Okay. so sorry. Wie haben Sie die Temperatur gemessen? Unterm Arm. Ist Ihnen noch irgendwelche Schwellungen aufgefallen? Ich meine, außer Hals. Nee, sonst habe ich das. Ja, aber ich ist mir jetzt, wäre ich auch nicht drauf gekommen, danach zu gucken. Ist mir nicht aufgefallen. Okay, bei der körperlichen Untersuchung können wir gerne natürlich untersuchen. Mm. Oder haben Sie Druckgefühl im Bauch? Nochmal, was habe ich? Haben Sie Druckgefühl im Bauch? Ein oder Druckgefühl Bauch? Im Bauch? Genau. Nee, habe ich eigentlich nicht, nee. Ich meine, ich bin so ein bisschen verstopft, ja. Dann habe ich vielleicht so ein Druckgefühl im Bauch, aber dann nehme ich immer Movicol und dann geht es wieder besser. Das nehme ich dann, wenn ich das brauche. Okay. Haben Sie Probleme beim Atmen? Nein, das habe ich nicht. Okay, oder haben Sie Husten? Nee, auch kein Husten. Also, wie gesagt, das Einzige ist, dass ich eben ein bisschen Fieber habe, dass ich nachts nicht gut schlafen kann und dass ich so schlapp und appetitlos bin und ja, mich eigentlich selber nicht wiedererkenne. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Ich bin komplett geimpft, ja, ja. In meinem Alter wurde man ja frühzeitig geimpft, ja. Gut. Sind Sie in der letzten Zeit zum Ausland gereist? Nein, nein, nein. In meinem Alter fahre ich nicht mehr viel in der Gegend rum. Nein. Okay, Frau Dr. Lausen, jetzt möchte ich über Ihre Vorerkrankungen ein paar Fragen stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, was heißt chronische Erkrankung? Also ich habe ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Das hat man mal festgestellt. Und ich habe so eine chronische Bindehautentzündung. Deswegen muss ich immer regelmäßig Augentropfen nehmen. Und nehme ich eigentlich so zur Sicherheit seit 5 Jahren, glaube ich schon, nehme ich Pantoprazol. Das hat man mir mal verschrieben, als ich so Bauchschmerzen hatte. Aber sonst nehme ich eigentlich, naja gut, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann nehme ich natürlich Ibo. Ne? Okay. Seit wann haben Sie erhöhte Blutfettwerte? Oh, das ist bestimmt schon 20 Jahre, würde ich sagen. Wogegen nehmen Sie Pantoprazol? Ja, ich hatte mal so eine Bauchschmerzen-Geschichte und weil ich ziemlich regelmäßig wegen der Rückenschmerzen Ibuprofen nehme, hat mir der Hausarzt dann Pantoprazol gegeben. Okay, gut. Sind Sie schon mal operiert worden? Nee, operiert worden bin ich noch nicht. Okay. Und haben Sie wichtige Vorerkrankungen gehabt? Nur das, was ich gesagt habe. Also die Blutfettwerte, okay. Aber sonst bin ich immer gesund gewesen. Okay, gut. Gibt es in Ihrer Familie wichtige, wesentliche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, also meine Schwester hatte einen Schlaganfall. Die ist halbseitig gelähmt. Mit 73 ist das passiert. Und meine Eltern leben natürlich nicht mehr. Mein Vater hatte einen Kehlkopfkrebs und ist daran gestorben. Ja, der hat aber auch ordentlich geraucht und auch ordentlich Schnaps getrunken. Und meine Mutter, die hatte tatsächlich eine Demenz. Herr Dr. Lausen, schlafen Sie gut? Ja, Sie haben schon gesagt, schwitzen Sie nachts viel? Ja, ich schwitze nachts und ich muss auch oft mal auf die Toilette. Auf die Toilette. Und haben Sie Probleme einzuschlafen? Nö, zum Einschlafen, das klappt, aber ich wache halt immer dann zwischendurch auf, wenn ich so nass geschwitzt bin oder eben wenn ich zur Toilette muss, ne? Ja, klar. Okay, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, eigentlich nicht. Nur, dass ich so oft muss, ne? Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Ach, in meinem Alter, eigentlich bin ich zufrieden. Das freut mich. Außer Pantoprazol und Ibuprofen, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Sie haben gesagt, Pantoprazol und Ibuprofen. Ja, Simvastatin nehme ich noch. Okay. Und dann eben diese Augentropfen. Augentropfen. Die heißen Ophthalmin. Wie viel Milligramm Simvastatin nehmen Sie? 40, eine abends. 40, eine abends. Und Ibuprofen? Ja, wenn es mir mit der Wirbelsäule, also ich habe so Bandscheibenprobleme, wenn es da schlecht ist, nehme ich eine 600er dreimal am Tag. Und wie viel Milligramm Pantoprazol nehmen Sie? Oh, das weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, was da drauf steht. Okay, klar. Nachher können wir Ihre Hausarzt, kann ich an Ihre Hausarzt fragen, ja? Ja, genau. Rauchen Sie? Ja, ich habe lange Zeit geraucht, aber habe das auch schon vor langer Zeit wieder aufgegeben. Ich habe vor 18 Jahren habe ich das Rauchen aufgehört. Okay, darf ich fragen, wie lange haben Sie geraucht? Ja, 30 Jahre habe ich gut geraucht, ja. Wie viele Zigaretten haben Sie täglich geraucht, ungefähr? Ja, ein Päckchen war das wohl, 20 waren das wohl, ja. Ein Päckchen, okay. 20 Zigaretten, ja? Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, also am Abend 1 bis 2 Gläser Wein, das gönne ich mir schon, ja. Seit wann? Och, mein Leben lang schon, seit ich erwachsen bin, seit ich mir das leisten kann, Wein zu trinken, ja. Okay. Nehmen Sie Drogen? Nein, nie. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ist Ihnen eine Allergie bekannt? Ja, tatsächlich habe ich eine lästige Allergie. Ich esse eigentlich nämlich gerne Erdbeeren, aber die vertrage ich nicht. Da kriege ich einen Hautausschlag. Okay, Herr Dr. Lausing, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ach, ich glaube, Sie haben wirklich so viel gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt. Jetzt bin ich natürlich nur neugierig, wie Sie mir helfen können und was dahinter steckt. Ja, Frau Dr. Lausen, um die richtige Diagnose zu stellen, möchte ich möglichst viel Information über Ihnen sammeln. Deswegen habe ich über Sie sammeln. Deswegen habe ich zu viel gefragt. Aber erstmal leider kann ich Ihnen leider nichts genau sagen, erstmal, was Sie haben. Ich muss zuerst die weiteren Untersuchungen durchführen. Okay. Zuerst würde ich Sie körperlich untersuchen. Danach brauche ich von Ihnen Blutabnahme. Und ich möchte auch diese Halsschwellung dann kontrollieren durch Ultraschalluntersuchung. Okay? Ja, das ist bestimmt gut, ja. Ja, dann. Nach den Ergebnissen natürlich besprechen wir nochmal. Und wenn wir weitere Untersuchungen brauchen, dann ich gebe Ihnen Bescheid und können wir nachher zusammen darüber entscheiden, ja? Ja, super, das klingt gut, ja. Okay, gut. Jetzt gut. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz, dann ich komme ja, Ihnen gleich. Ja, danke schön. Mhm. Hat noch jemand dazu eine Frage? Keiner. Also ich würde auch sagen, das war ziemlich komplett. Dr. Gündes, haben Sie noch was? Keine Frage. Keine Frage, ja. Man merkt, dass Emre hat schon echt eine Menge Anamnesen gemacht, ne? Ja. Ja, nee, war richtig gut. Okay. Kanntest du den Fall? Wie bitte? Kanntest du den Fall? Ich habe nicht erinnert, welcher Fall ist das? Ja, ich habe geschummelt beim Namen. Ich hab die Namen verändert. Nein, dass es nicht so einfach ist. Dann, gerade die Diagnose ist nicht klar bei mir. Deswegen, ich gucke die Informationen. Okay. Ja, wenn es keine Fragen, kann ich die Patienten Vorstellung machen? Vielleicht? Ja, gerne. Okay, einen Moment bitte. Ja, klar. Dr. Gündes, wissen Sie die Diagnose? Also nicht verraten, aber wissen Sie? Ja, ja. Ja, ja. Aber ist tatsächlich ein neuer Fall. Habe ich heute erst neu bearbeitet. Ja. Ja. Vielen Dank. Kommt aus dem Mainzer Fällepool. Okay. Jetzt kann ich anfangen. Gut. Gut. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Ja. Er heißt Dr. Jürgen Lausim, ist 79 Jahre alt, 84 Kilo und 176 Zentimeter groß. Mhm. Schmerzhafte Lymphknoten am Hals, im Hals, seit 6-8 Wochen. Und er hat auch Beta-Symptomatik. Er hat die Temperatur 38 Grad gemessen und er hat Nachschweiß, Hyperhidrose, Nocturna. Und in der letzten 3-4 Wochen 5 Kilo abgenommen. Mhm. Und sein Appetit ist seit 2-3 Wochen nicht gut. Und als weitere Beschwerden nennt er Obstipation. Dagegen nehme er Mumikolbeutel ein. Mhm. In der Vorerkrankung liegt Hyperlipidämie seit 20 Jahren, Konjunktivitis und ein Abdominalschmerzen und Rückenschmerzen vor, aber er weiß genau nicht, was die Abdominalschmerzen sind und Rückenschmerzen, Diskusprolaps. Er hat Rückenschmerzen, weil er Diskusprolaps wurde Diskusprolaps festgestellt. Ja, okay. In der Familienanamnese liegt bei dem Vater Larynxkarzinom und bei der Mutter Alzheimer und bei Schwester Apoplex vor. Mhm, mh. Er hat in der vegetativen Anamnese gibt es Nikturie Und er nimmt regelmäßig Simvastatin, 40 Milligramm abends und bei Bedarf Ophthalmin-Augentropfen, Ophthalmin-Augentropfen getropft. Und er nimmt auch regelmäßig Pantoprazol und bei Bedarf Ibuprofen 600 Milligramm ein. Mhm. Er habe bis vor 18 Jahren 30 Jahre lang eine Päckchen am Tag geraucht. Mhm. Und er trinkt abends ein, zwei Gläser Wein regelmäßig. Mhm. Und er ist allergisch gegen Erdbeere und diese Allergie äußert sich mit Hautexanthem. Ja, wunderbar. Mhm. Ja, was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Larynxkarzinom aus. Was könnte es alternativ sein, differenzialdiagnostisch? Differenzialdiagnostisch kommen zum Beispiel ein Hodgkin-Lymphoma im Betracht. Und was hätten wir noch im Angebot? Was könnte es noch sein? Und kann zum Beispiel ein Hypothyroidkarzinom kann sein. Und was Ösophagus, aber er hat gegen Ösophaguskarzinom sprechen der Patient hat keine Schluckbeschwerde. Ja, genau. Richtig. Mhm. Es ist tatsächlich hier als Differentialdiagnose mit aufgeführt, aber genau, dagegen spricht es, dass er keine Schluckbeschwerden hat. Das ist richtig, ja. Gut. Ja, was unternehmen Sie denn jetzt? Was untersuchen Sie denn bei den Patienten jetzt? Erstmal natürlich, ich würde den Patienten körperlich untersuchen. Ich muss mal eben schnell gleich unterbrechen. Erstmal nicht ich würde, sondern würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Ich sage es jetzt mal gleich. Ja, okay. Also erstmal würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Hm? Bei der Körperuntersuchung kann ich die Palpation palpitieren, der Hals? Kann ich den Hals palpitieren? Palpieren, ja. Und ich möchte. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitersuchen, ne? Ja, ich möchte diese Lymphknoten lokalisieren und bestimmen, wie die Schwellung ist. Mhm. Danach brauchen wir auch operative Untersuchung und die Laboruntersuchungen natürlich. Ja, beim Labor, wonach gucken Sie? Beim Labor, ich möchte die Entzündungsparameter kontrollieren und großes Blutbild brauchen und Leber- und Nierenwerte. Auch, ja. Und was noch? Und natürlich die Thyroidwerte. Ja, genau, da habe ich noch drauf gewartet, genau. Und hier ist noch angegeben eine Serologie. Serologie, CRP. Hier ist noch was anderes erwähnt. Ja, genau. Epstein-Barr. Genau. Epstein-Barr und HIV ist hier noch erwähnt. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht, aber ja. Mhm. Gut, was erwarten Sie denn im Blutbild? In welcher Diagnose meinen Sie? Im Larynxkarzinom? Ja. Zum Beispiel, der Patient kann eine Anämie haben und er hat gerade Fieber können wir auch Leukozytos. Okay. Gut. Bekommen. Und ja, möglicherweise zeigt sich ja auch noch was anderes dann im Labor. Gut. Mhm. Sie machen eine apparative Untersuchung. Was machen Sie da? Beim operativen Untersuchung können wir eine Hals-Ultrasonographie durchführen. Und natürlich, wenn wir einen Verdacht auf Karzinom haben, brauchen wir eine CT-Untersuchung mit Kontrastmittel. Und ja. Brauchen wir für die Metastasensuche? Genau. Ja, okay. CT. Und uns, wenn wir etwas besonders bemerken, dann können wir eine Ösophagoskopie durchführen. Ja. Ja, okay, gut. Und was wäre, wenn wir eine unauffällige Larynx-Situation vorfinden? Was wäre dann der nächste Verdacht? Wie würde man dann weiter gucken? Larynx-Verdacht, ja. Nee, wenn die Laryngoskopie oder wenn der Larynx-Befund unauffällig ist. Okay, dann wonach? Was wäre dann? Wonach gucken wir dann? Haben wir schon die Differentialdiagnose gesagt, aber außer diese Diagnose. Ja, welche Untersuchungen machen Sie dann noch? Das meine ich. Okay. Laryngoskopie unauffällig, CT unauffällig, Ultraschall unauffällig. Ja, es ist ja wahrscheinlich nicht unauffällig. Also nur das Larynxkarzinom ist es nicht. Aber andere Sachen können ja auffällig sein. Die Lymphknoten können zum Beispiel auffällig sein. Was wäre da noch für eine Diagnose? Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Lymphknotenbiopsie, genau. Ja, genau. Das, für die Hodgkin-Lymphoma, ja. Noch. Bitte? Für die Hodgkin-Lymphoma. Genau, genau. Brauchen wir Lymphknotenbiopsie, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen Sie doch mal Ihre Untersuchung und halten Sie mich auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, welcher Verdacht sich nachher wirklich erhärtet. Und informieren Sie den Patienten natürlich auch über die anstehenden Untersuchungen. Ne? Okay. Okay. Jetzt? Ja. Tatsächlich ist es der Hodgkin gewesen. Mhm. Ja, es war tatsächlich der Hodgkin und das Larynxkarzinom war bei den Differentialdiagnosen aufgeführt. Und hier kommt jetzt natürlich noch die Frage nach der Therapieoption. Was für eine Therapie, wenn er einen Hodgkin hat, tatsächlich? Was ist die Therapie? Therapie ist Hodgkin-Lymphoma. Es hängt. Ich bin mir nicht sicher genau, aber. Zwei Sachen nur. Radiotherapie? Einmal? Radio und Chemo. Chemo, ja. Radio okay. und Chemo. Okay, Radio ja. und Chemotherapie. Ja. Okay. Ja. Also, um das aufzuklären, es war eben tatsächlich der Hodgkin, wobei ich war wirklich davon ausgegangen, dass der Hodgkin den jungen Männern vorbehalten ist. Aber es gibt tatsächlich, ich habe nochmal nachgelesen, es gibt nochmal eine Spitze nach 70. Oh. Und das wusste ich selber nicht. Ich hatte das immer so mit jungen Männern assoziiert. Und daraufhin habe ich dann den Fall ein bisschen umgeschrieben. Der war für eine Frau mit einem anderen Namen war der Fall gemacht. Ja, wenn du nachguckst bei den Mainzer Fällen. Aber sonst habe ich alles eins zu eins umgesetzt. Ja. Ich habe besonders gefragt. Ich bin nach der Statistik gegangen. Ich habe besonders gefragt, wie andere geschwollene Körperteile und die Blutgefühl wegen Verdacht auf Hodgkin. Mit der Milz. Milz. Ja, aber das ist ihm halt noch nicht aufgefallen. Ne? Genau, Gut, aber war ja wirklich perfekt. Also ich würde sagen, das war in jeder Hinsicht, sowohl die Anamnese als auch die Patientenvorstellung war richtig, richtig gut. Und also ich glaube auch, du musst wirklich überhaupt keine Sorge vor der Prüfung haben. Ne? Du hast so viel Routine und machst das auch wirklich sehr, sehr schön. Auch immer wieder die Ansprache des Patienten und so. Also richtig, richtig gut. Ne? Mhm. Okay. Gut. Bist du selber auch zufrieden heute Abend? Ja, in der letzten Zeit habe ich ein bisschen Angst, weil... Weil die Prüfung näher rückt. Nein, ich gedacht habe, ich bin immer zurückgehen. Ist deswegen bin, aber jetzt heute ist gut, ja. Alles gut. Aber ja, ich muss ab und zu mal Anamnese erheben, ja. Ja, klar, sonst kommt man aus der Übung, ja. Mhm. Das ist auch ein bisschen Training, ja, klar. Gut. Dr. Gündüz. Ja, vielen Dank, Frau Gehschelt. Frau Gehschelt. Sie haben sehr viel Mühe gegeben. Vielen ja, Dank. Ja, ja. Gerne. Ja, nein, ihr wisst ja alle, ich mache das gerne. Ja. Und für heute haben wir aber, glaube ich, dann gut gearbeitet. Waren zwei wirklich richtig gute Anamnesen, fand ich. Und wir sehen uns wieder. Heute ist schon Donnerstag, ne? Wir sehen uns am Dienstag, ist das okay? Ja. Ja? 20 Uhr. 20 Uhr Dienstag. Ja, okay. Reicht eine? Ja. Gut, alles klar. Gut. Vielen Dank. Dann, ja, ist noch ein bisschen hin bis zum Wochenende, aber nett, dass Sie noch mal reingucken, Dr. Atici. Waren wirklich zwei gute Events heute Abend und ich wünsche allen einen erholsamen Abend und ich freue mich, Sie am Dienstag wiederzusehen. Tschüss. Ja. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.